So, hier jetzt also Podcast Nummer 2, der ja eigentlich die direkte Folge von dem vorher geposteten Podcast ist. Aufgenommen habe ich das alles in einem Stück, nur wie gesagt, das ist dann doch ein bisschen lang, wenn man irgendwie 20 Minuten meiner Stimme lauschen muss. Das hält ja kein Mensch aus und deswegen dachte ich mir, zu eurem Wohle splitte ich das dann auf und mache 2 Podcasts raus. Ja, jetzt muss ich hier mal ein bisschen umklicken. Ich hoffe, ihr erwischt die richtige Maus. Ah ja, super. Okay, nein, das ist natürlich der falsche Link, super. Da wollte ich nicht hin, ich wollte zu Connor aufs Blog. Ja, dieses Stöckchen wurde mir nicht nur von Connor zugeworfen, sondern auch von Alex. Vielen Dank dafür. Es nennt sich unwichtiges Stöckchen, super. Das sind die besten Stöckchen, die sind eigentlich alle Stöckchen, aber gut. Okay, es geht darum um 6 unwichtige Dinge, Gewohnheiten und Macken. Ja, das erste ist, wenn mir was scheiß peinlich ist, dann fange ich an zu singen. woher das kommt, weiß ich nicht. Es ist mir irgendwie auch erst vor relativ kurzer Zeit mal aufgefallen, dass ich dann tatsächlich, wenn ich an irgendwas denken muss, was mir peinlich war oder unangenehm war, grundsätzlich zum Singen anfange. Also im Nachhinein, ja, vor mich hin irgendein scheiß Lied dann trelle. Sehr unwichtig. Ja, das zweite Unwichtige, würde ich sagen, ist, dass ich grundsätzlich in der Badewanne lese. Also bevorzugt in der Badewanne lese. Also zum Beispiel so gut wie nie auf der Couch oder im Bett oder so. Da habe ich andere Sachen zu tun. In der Badewanne zwar auch, aber da kann ich mich dann irgendwie schön entspannen und dann lesen. Ja, das ist ziemlich unwichtig, aber ja. So, das dritte ist... SpongeBob macht mich geil. Ich weiß auch nicht warum. Das ist, glaube ich, eher krank als unwichtig, aber egal. Das vierte ist, ja, ich bin zwar kein besonders ordentlicher Mensch, aber ich habe diese Macke, dass ich jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, sofort meinen Schlüssel an den Schlüsselschrank hänge. Im Gegensatz zu meinem Freund, der irgendwie seinen Schlüssel jedes Mal woanders deponiert und vermutlich ein Drittel seines Lebens bisher darauf aufgewendet hat, dann anschließend seinen Schlüssel zu suchen. Ja, der nächste Unwichtige ist ein bisschen peinlich. Das ist nämlich tatsächlich eine Macke, eine ziemliche Macke. Und so habe ich irgendwie die Angewohnheit, mir ständig selbst in den Ausschnitt zu fassen. Warum auch immer. Mein Freund treibt das zur Weißglut, aber im Übrigen kaue ich auch ständig an Stiften rum, was mein Freund auch ziemlich tierisch auf den Geist geht, vor allem wenn Freunde da sind. Ja, ein bisschen übersexualisiert oder so, ich weiß auch nicht. So, und das Letzte ist, ich habe so die Angewohnheit, immer in Gedanken Sachen zu kommentieren. Also besonders irgendwie, wenn ich ein Gespräch führe mit jemandem, den ich nicht leiden kann, dann wie so eine zweite Stimme in meinem Kopf, die dann permanent Gemeinheiten von sich gibt, ist wohl das Alien in mir, die ich nicht aussprechen kann. Das heißt, ich könnte die aussprechen, aber ich habe schlechte Erfahrungen damit gemacht, die Wahrheit zu sagen, muss ich ehrlich sagen. Also deswegen vermeide ich das ja mittlerweile. Ja, werde also kommentiere insofern geistig, wenn mich irgendwas annervt. Ja. So, das waren die Stöckchen mit den Macken und den Eigenheiten. Ja, wieder mal ein paar unwichtige Dinge über Katja gelernt. Ja, so das nächste Stöckchen, auch gleich von Conne, ist ein Schlafstöckchen, beziehungsweise ein Stöckchen über Schlafgewohnheiten. Beginnt mit der ersten Frage: Was ist denn die Lieblingsschlafklamotte? Ich schlafe natürlich nur nackt, ist klar, ne? Nein, ja, gute Frage, was trage ich beim Schlafen eigentlich? Nur ein T-Shirt meistens oder wenn mir kalt ist, vielleicht ein Pullover oder so. Und Socken, ja, ich trage Socken im Bett, ganz schlimm, Wollsocken. Ja, meine Lieblingsbettwäsche, ach du lieber Himmel, alles außer Seide oder Satin, das kann ich überhaupt nicht leiden, da mag ich das Gefühl nicht. Was ich gern mag, ist, weiß ich nicht, Jersey oder so, glaube ich, nennt sich das Material. So, die Lieblingsschlafposition. Oh Gott, eigentlich am liebsten auf der Seite und am besten mit irgendwas zwischen den Beinen. Okay, hast du ein Einschlafritual? Ja, habe ich ein Einschlafritual? Nö. Ich bin also völlig unkompliziert, soll heißen, ich lege mich ins Bett und schlafe ein. Es sei denn, es kommt irgendwas dazwischen, was im Übrigen am besten wirkt. Nicht zum Einschlafen, sondern um entspannt die Nacht zu verbringen. Ja, hast du ein Kuscheltier, Knuddelkissen oder ähnliches? Naja, Ich weiß nicht, also nee, eigentlich nicht. Kuscheltier, nee, nicht so in dem Sinn. Knuddelkissen, ja, ich missbrauche alles, was sich um mich herum irgendwie bewegt oder was um mich herum liegt, als Knuddelkissen, glaube ich. Wobei ich ja dazu sagen muss, dass ich es absolut hasse, mit meinem Freund irgendwie, weiß ich nicht, eng umschlungen oder so einzuschlafen. Finde ich nicht so angenehm. Ich brauche irgendwie meine Freiheit und meinen Freiraum beim Schlafen. Bin ich sehr eigen. Oh Gott, das wäre eigentlich noch eine Macke gewesen. Naja, egal. So, was machst du, wenn du nicht schlafen kannst? Gute Frage. Ich lese, glaube ich. Nee, das mache ich nicht. Das ist nicht wahr. Was macht eine Katze, wenn ihr langweilig ist? Oder ein Hund? Nee, ich weiß nicht. Ich bin selten in der Verlegenheit, muss ich ehrlich sagen. Und wenn doch, dann stehe ich meistens auf und ja, weiß nicht, versuche dann irgendwas anderes zu machen. Setze mich vor den Rechner oder guck fern oder sowas in der Art. Aber wie gesagt, das kommt so selten vor, dass es eigentlich nie passiert. Wie groß ist dein Bett? Ach du, keine Ahnung. 2 Meter auf 2 Meter? Puh, weiß nicht. Auf jeden Fall ziemlich groß. Man kann sich ganz gut drauf austoben. Wie viel Kissen hast du? Ja, das ist ein bisschen überraschend vielleicht. Also ich habe insgesamt 8 Kissen, die ich mir natürlich teilen muss. Aber ich würde sagen, so 7 gehören mir und 1 gehört meinem Freund. Vielleicht, wenn er Glück hat. Vielleicht, ja, wenn ich mal gnädig bin, gehören ihm auch 2. Schläfst du alleine? In der Regel nicht. Nee, in der Regel habe ich jemanden mit im Bett liegen. Es kommt natürlich doch vor, dass ich ab und an alleine schlafe, wenn zum Beispiel meine super tollen Nachbarn, die Familie Blau, oben eine Party feiert oder so und ihre eine CD auflegt und zum 1000-millionsten Mal Lemon Tree kommt und das auf voller Lautstärke und das genau über unserem Schlafzimmer bzw. über meinem Bett, dann drehe ich durch. Das kann ich überhaupt nicht haben und da hilft dann auch Europax und was weiß ich nicht. Und dann wechsle ich ins Katapultbett. Also wir haben ja so ein Katapultbett, nennt sich so, weil man in diesem Bett schlafen kann, aber morgens rauskatapultiert wird. Jenny kann es bestätigen, also es ist kein Scheiß. Es ist tatsächlich so. Ja, und da schlafe ich dann alleine, denn da kann man zwar zu zweit auch ja, liegen oder sonst irgendwas machen, aber nicht wirklich schlafen, würde ich sagen. Es sei denn, man findet Gefallen dran, wenn man nachts irgendwie oder wenn der Partner nachts aus dem Bett hopst oder so. Also unabsichtlich oder automatisch oder so. Ja. So, linke oder rechte Seite? Ja, eigentlich liege ich auf der linken Seite. Manchmal auch oben, manchmal auch unten. Nee, ich weiß nicht. Normal auf der linken Seite, aber das kann sich auch ändern. Das kann sich innerhalb einer Nacht ändern. Das kann sich, keine Ahnung. Es gibt da keine Vorschrift oder kein Ritual oder sowas. Ja, wie lässt du dich wecken? Ja, das ist ja mal eine versaute Frage, würde ich sagen. Wie lasse ich mich wecken? Mit Sex, nee. Ja, doch. Nee, ansonsten durch den widerlichen und absolut gehassten, abscheulichen Funkwecker. Beziehungsweise muss ich ehrlich dazu sagen, der klingelt eigentlich nie, weil ich davor aufwache. Insofern weckt mich, keine Ahnung, weckt mich meine innere Unruhe oder sowas. So, stehst du direkt auf oder bleibst du liegen? Das kommt drauf an, würde ich sagen. Wenn ich, ja, rattig bin oder sowas, dann bleibe ich liegen und quäle meinen Freund oder mich selbst. Und wenn nicht, dann stehe ich direkt auf, ja. Dein erster Gedanke am Morgen? Keine Ahnung. Ich glaube, ich denke erstmal gar nichts. Und dann auf, wenn ich dann wirklich wach bin und mich wirklich aus dem Bett hinaus bewege, dann denke ich, ich brauche Kaffee oder sowas. Genau, was machst du, um wach zu werden? Vögeln. Nee, ja, zum Beispiel. Ansonsten vielleicht, was mache ich, um wach zu werden? Kaffee trinken. Das bezieht sich dann aber nicht mehr aufs Bett. Nö, im Bett, ja, keine Ahnung. Die letzten 5 Tätigkeiten, bevor du zu Bett gehst, in umgekehrter Reihenfolge. Oh du Gott, das kriege ich nicht hin. In umgekehrter Reihenfolge. Also als letztes, weiß ich nicht, mache ich das Licht aus? Nee, eigentlich nicht. Oder vielleicht doch. Als vorletztes wälze ich mich im Bett hin und her. Allein oder zu zweit. Als drittletztes gehe ich, bin ich wohl im Bad und putze mir die Zähne und bin am Klo oder irgendwie sowas. Davor würde ich sagen, ja, trinke ich vielleicht noch was oder so? Nee, davor ziehe ich mich aus. Und davor sitze ich noch vor dem Rechner oder so, keine Ahnung. Irgendwas Alltägliches. So, ein Bild von meiner Schlafecke. Tja, das wird es nicht geben. Mein Katapultbett, das ist auf irgendeinem Foto dabei und das werde ich hiermit ablichten. Aber mein richtiges, versautes, herzförmiges, rotes Lederbett wird natürlich der Öffentlichkeit nicht gezeigt, ist klar. Ich hoffe, das ist, Verständnis ist dafür da. So, das waren die Stöckchen. Vielen Dank an Connor, an Alex und an Marco und sollte mir sonst noch jemand ein Stöckchen zugeworfen haben. Ja, das war nett von euch. Ich werfe die Stöckchen auch weiter. Steht dann auch im Posting drin. Und ansonsten sage ich wieder mal nicht Tschüss, sondern schalte einfach ab, wenn ich denn die Maus finde. Oh Mann. Also, ja, wie gehabt, ich schalte ab.